Aber ich habe gerade vorhin erzählt, ich war bis kurz bevor wir angefangen haben, habe ich im Garten gearbeitet und dann hat das gerade noch gereicht, eben den Tee aufzugießen, aber noch nicht ihn zu trinken. Ja, ich So. kann warten. Ich habe Nee, ist Zeit. alles gut. Jetzt bin ich soweit. Zur großen Überraschung bin ich schon wieder eine Frau. Ja. ja, gut. Guten Tag. Schönen guten Tag. Mein Name ist Uslugulları. Ich bin heute hier der diensthabende Arzt und möchte ich Ihnen das Anamnesegespräch führen. Sind Sie damit einverstanden? Ja, Hauptsache mir hilft jemand. Mir geht's so schlecht, ja. Ja, ich bin hier und ich möchte Ihnen helfen. Und wie heißen Sie? Ich heiße Maria Stettner. Könnten Sie bitte Ihre Vor- und Nachname buchstabieren? Ja, Maria, Maria. Ja. Und der Familienname Stettner. N-E-R. I-M-I-R. Er. Er. Ohne Punkt. Stettner, Frau Stettner. Stettner. Stettner, Frau Stettner, wie alt sind Sie? Ich bin 59 Jahre alt. Und wann sind Sie genau Muss ich geboren? gerade eben rechnen. Am 1.3.63 bin ich geboren. 1.3.1963. 63. Ja. Und wie groß sind Sie? Ich bin so 1,67, steht im Pass. Ja. Und wie viel wiegen Sie? Ja, so knapp 70 Kilo. Gut. Ja, Frau Stettner, was führt Sie zu uns? Was kann ich für Sie tun? Ach, ich habe so grässliche Bauchschmerzen und es wird kaum besser. Und ich musste mich auch schon übergeben und ich habe so richtige, ja, es kommt so in Wellen, dass ich diese Bauchschmerzen habe. Und sobald ich mich ein bisschen bewege, wird es schlechter. Und wenn ich mich übergeben habe, dann geht es mir hinterher auch für einen Moment wieder besser, aber dann geht es schon wieder los. Ja, Frau Und Stettner, seit wann haben Sie Bauchschmerzen? ja, gestern Abend ist das losgegangen. Ja, und sind die Schmerzen plötzlich begonnen oder? Ja, Hm. ja. Plötzlich. Und ja, können Sie bitte beschreiben, wo die Schmerzen genau sind? Ja, so, ich würde sagen, im Magen so, ne, am ehesten. Aber Magen und aber auch im Unterbauch. Ich musste jetzt auch seit ein paar Stunden muss ich auch ständig auf die Toilette und habe ganz starken Durchfall. Auch. Okay. Strahlen die Schmerzen in andere Körperteile aus? Nee, der Bauch, das ist ja der eine einzige, ein einziges Ding, so das tut alles weh. Der ganze Bauch tut weh. Und Strahlt aber nicht aus. Sie haben gesagt, Sie haben Durchfall. Ja. Ja, wie ist Ihr Stuhl? Hat sich Ihr Konsistenz? Des Stuhls, wasserig Ist der ist wässrig. Ja, oder das ist, das läuft so wie Wasser durch, ja. ja, wässrige. Und haben Sie Blut im Stuhl bemerkt, oder? Ja, so ein bisschen rot war das. Das ist mir aufgefallen, ja. Bisschen rot. Und Sie haben gesagt, Sie haben erbrochen. Ja. Und wie ist Ihre Erbrochen? Haben Sie Blut oder wie Farbe ist Blut das habe ich dann nicht erzählen? gemerkt. Ich habe gemerkt, dass das das Essen war, was ich am Es Abend gegessen habe. unverdautes Essen, oder? Unverdautes Essen, genau, Ja. ja. Haben Sie gestern ungewöhnliches Essen gegessen, oder? Naja, also ich habe gestern Abend ein Mettbrötchen gegessen und Tomate mit Mozzarella. Das, sonst vertrage ich das eigentlich, aber keine Ahnung. Okay. Und wie stark sind die Schmerzen auf einer Skala 0 bis 10? Wenn 0 sehr leichter, 10 sehr starker ist. Sehr, Wie Also wenn da gerade so eine Welle kommt, so eine Kolik, dann sind die Schmerzen bestimmt so bei 7, 8 und sonst vielleicht bei 5, ne? Und wie können Sie beschreiben die Schmerzen? Sie haben gesagt, kolikartig, auch Ja, mit einmal glückende krampft sich oder. alles zusammen, ja. Haben Sie Fieber? Ja, ich habe gestern Abend habe ich mal gemessen, als das losging, da hatte ich 38 und ein bisschen. Achtunddreißig. Haben Sie Schüttelfrost? Nee, das nicht. Ich fühle mich nur wirklich schlecht und ja. Haben Sie gleiche Beschwerde früher gehabt? Ja, also ich habe ein bisschen empfindlichen Magen, aber Nee. so eine Geschichte, dass das so schlimm ist, das habe ich noch nicht gehabt. Okay. Also viele Jahre nicht. Gibt es zu Hause gleiche Beschwerde Personen? Ach so, nee, außer mir hat niemand das mitgegessen. Okay. Ich lebe alleine, ne? Ja, verstanden. Und ja, wie ist sich Ihr Gewicht in der letzten Zeit verändert? Nee, leider nicht. Das ist immer stabil. Ja, haben Sie ja ab nicht abgenommen, das also genommen, Nee, oder? ich habe nicht abgenommen. Nee. Ja, verstanden. Haben Sie Nachschweiß? Ist mir nicht aufgefallen. Nee. Ja, okay. Und haben Sie Probleme beim Wasserlassen oder beim Wasserlassen? Normalerweise nicht. Nee, und jetzt auch nicht. Können Sie gut schlafen oder haben Sie nicht gut einschlafen oder durchschlafen? Ja, ich habe ein bisschen Sorgen wegen meiner Tochter, aber normalerweise kann ich eigentlich schon ganz gut schlafen, ja. Warum haben Sie über Tochter Sorgen? Ja, wissen Sie, ich bin alleinerziehend und meine Tochter, die ist drogenabhängig und ist aktuell in so einem Methadon-Programm drin. Und da weiß man natürlich nie, was am nächsten Tag passiert, ne? Okay. Und ja. Haben Sie gegen diese Beschwerde Medikamente eingenommen? Nee, bin ich gar nicht zugekommen und das wäre auch wahrscheinlich sofort wieder rausgekommen, wenn ich irgendwas genommen hätte. Ja, Sie Ne? haben recht. Und haben Sie Brustschmerzen oder andere Körperteile Schmerzen auch? Die Brust? Nö, nee, nee, nur der Bauch tut weh. Okay. Und ja, Frau Stettner, haben Sie vor Erkrankungen oder leiden Sie an chronischen Krankheiten, wie ich wissen sollte, zum Beispiel Bluthochdruck, Blutzuckerkrankheit? Ich habe so ein bisschen Reizmagen und ich habe chronischen Husten, aber muss ich dazu sagen, ich rauche auch, ne? Und dann, ja. Aber wissen Sie, ich bin Taxifahrerin und wenn man da so lange warten muss, dann raucht man eben schon mal eine Zigarette. Ja, Sie haben nicht. Und dann nehmen Sie regelmäßig Medikamente oder gelegentlich ein? Eigentlich nehme ich nur bei Bedarf, wenn ich nachts nicht schlafen kann, nehme ich mal, oder wenn ich so unruhig bin, nehme ich Baldrian. Und wenn ich Kopfschmerzen habe, nehme ich Aspirin. Ja. Und wurden Sie schon operiert? Ja, nicht wirklich operiert. Bei der Geburt, das war eine Saugglockengeburt, als meine Tochter auf die Welt gekommen ist. Das ist jetzt 27 Jahre her. Ja, Kaiserscheid, Nein, nein, nein. Eine Vakuumentbindung, also Vakuum, ja, Saugglocke. Geburtsvakuum. Okay. Und ja, und haben Sie Allergie oder Ja, ich kann tatsächlich kein Penicillin vertragen. Penicillin? Wie äußert die Penicillin sich? Penicillinallergie? Ja, ich krieg also einen Ausschlag, ne? Hat ausschlag. Okay. Haben Sie Unverträglichkeit gegen Medikamente oder? Nö, sonst eigentlich nichts. Okay. Und Sie haben erwähnt, Sie ist Raucherin. Wie viel Zigarette täglich rauchen Sie? Ja, also ein knappes Päckchen am Tag rauche ich wohl schon. Einpackung. Ja, also ich habe das jetzt in den letzten 10 Jahren ein bisschen reduziert. Jetzt vielleicht noch eine halbe Packung, aber früher habe ich schon ein Päckchen am Tag geraucht. Wieder mehr Zigarette rauchen Sie? Nee, jetzt eher weniger. Es halbe, ja. Und wie jetzt, lange haben Sie wie lange rauchen Sie? Ach, so seit dem 20. Lebensjahr rauche ich bestimmt. Ne? Okay, 20. Lebensjahr. Wir haben ungefähr 40 Jahre Raucherin. Ja. Und trinken Sie Alkohol? Ja, gelegentlich würde ich mal sagen. 2 Gläser Wein pro Woche oder auch manchmal ein Bier im Sommer. Gelegentlich. Okay. Das ist eine Routinefrage. Haben Sie schon Drogen probiert? Nee, das langt mir die Erfahrung mit meiner Tochter. Tochter. Ja, Sie haben gesagt, Sie leben alleine. Waren Sie verheiratet? Ich bin geschieden, ja. Und Sie haben eine Tochter an der eine an Tochter. Der, ja. Und Sie sind Taxifahrer. Ja. Und sind Ihre Eltern am Leben oder haben Sie chronische Krankheiten, wie ich wissen sollte? Also meine Eltern leben beide nicht mehr und die sind auch beide nicht alt geworden. Mein Vater hatte mit 55 einen Herzinfarkt und meine Mutter ist mit 65 an einem Brustkrebs gestorben. Oh, tut mir leid. Sehr junge, ja. Haben Sie Geschwister? Nee, Geschwister habe ich nicht. Waren Sie schon im Ausland? Überhaupt schon mal ja, aber jetzt in letzter Zeit nicht. Und wurden Sie gegen Corona vollständig geimpft? Ja, klar. Wenn ich Taxi fahre, habe ich ja viel Kontakt mit Leuten. Da muss ich schon geimpft sein, ne? Ja, da bin ich 3-mal geimpft. 3-mal geimpft. Ja. Und Sie haben erwähnt, Sie haben chronische Husten. Ja. Gibt es inzwischen Ihre Husten absteigen oder haben Sie Hustenattacken? Ja, das ist nur so, dass das eben immer mal wieder kommt und sobald ich ein bisschen, was weiß ich, schlechtes Wetter ist oder ja, ich ein bisschen kalt geworden bin oder so, kriege ich sofort wieder Husten. Haben Dann werde ich fast nicht los. Haben Sie Gliederschmerzen oder Gelenkschmerzen? Im Augenblick nicht, nö. Okay. Ja, Frau Stettner, ich habe wichtige Fragen gestellt. Möchten Sie etwas hinzufügen oder haben Sie Fragen? Ich möchte jetzt nur irgendwas, damit es mir besser geht, weil ich diese Bauchschmerzen loswerden will und diese Übelkeit loswerden will. Ja, ich verstehe. Ich muss sofort Ihnen körperliche Untersuchung und eine Zugang legen und Flüssigkeit durchführen. Zuführen. Ja, durchführen. Und sollte ich natürlich Medikamente gegen Erbrechen und Schmerzen. Oh, das wäre gut, ja. Das wäre gut, ja. Und ja. Und ich glaube, Sie haben eine Magenentzündung, Magen-Darm-Entzündung. Aber ich habe gesagt, zuerst möchte ich einige diagnostische Maßnahmen durchführen und danach könnte ich Ihnen dazu mehr sagen. Das ist gut, ja. Oberbauchschmerzen. Okay. Okay. Okay. Also von mir aus, ne, sind wir fertig, ja? Mit dieser Runde. Hat jemand noch ergänzende Fragen? Sie haben schon gesagt, Sie fühlen sich fiebrig. Haben Sie die Temperatur gemessen? Ja, sie hat Ja. gemessen. Ja, 38, über 38. 38 gestern Abend, habe ich gesagt. Okay. Sie haben gesagt, eine Duschwand haben. Wie viel mal oder wie oft müssen Sie Stuhlgang gehen? Alle Stunde, jede Stunde. Sehr oft. Sehr oft, ja. Und im Ausland war ich nicht, nein. Ja, ich habe gehört. Ja. Was ich nicht weiß, ob Sie das richtig verstanden haben, was ich Grässliches gegessen habe. Ich habe ein Mettbrötchen gegessen. Ja, Sie Wissen haben gesagt mit Brötchen. Mettbrötchen, wissen Sie, was das ist? Mit. Das ist rohes Fleisch mit Zwiebeln. Jetzt muss ich dazu sagen, dass dieser Fall, Ja, ich habe. der fällt mir echt schwer, weil ich nämlich Vegetarier bin. Und allein der Gedanke an ein Mettbrötchen, da kriege ich auch Bauchweh, Ja, ich habe bemerkt, ich vermute, aber ich bin nicht sicher, was ja. ist Ja, mit also das ist tatsächlich rohes Fleisch mit Zwiebeln, ja. Liebe. Oh, grauenvoll, ja. Das geschmeckt mir aber. Ja, es gibt Leute, die essen das mit großer Begeisterung. Und allein der Gedanke, da kriege ich wirklich Schweißausbrüche. Und deswegen habe ich den Fall bisher auch noch nie gemacht. Ehrlich gesagt. Ja, gut. Aber gut, dann ist es klar. Ne? Ja. Sind Sie soweit oder? Ja, ich kann anfangen. Wir können weitermachen. Gut. Weitermachen. Frau Oberärztin, haben Sie Zeit? Ich möchte Ihnen eine Patientin vorstellen. Ja, gerne. Ja, Frau Maria Stettner ist eine 59-jährige Patientin. Sie ist 1,67 Meter groß und 70 Kilogramm schwer. Die Patientin stellte sich bei uns wegen seit vorgestern Abend plötzlich aufgetretener, bestehender, kolikartiger Bauchschmerzen mit Bauchschmerzen mit Diarrhö und mit Diarrhö und Vomitus vor. Und die Patientin berichtete, dass diese Beschwerden nach dem Abendessen aufgetreten sei. Und die Schmerzen aufgetreten sei. Und die Seien, das waren ja viele Seien. Beschwerden, ne? Seien. Seien. Und diese Beschwerden seien im Verlauf diese Beschwerden hätten sich im Verlauf der Zeit verschlechtert. Und die Die Patientin Patientin. musste sehr oft auf die Toilette gegangen Gehen, musste gehen. gehen. Ja, gehen. Und die Konsistenz der Stuhl Des des Stuhls. Stuhls Die Konsistenz des Stuhls sei wässrig, ein bisschen Blut. Die Patientin habe ein bisschen Blut in der Stuhl, im Stuhl gesehen. Ja, die begleitende Symptome seien die Patienten aufgefallen, Fieber und 38 Grad und ja, Fieber und und Insomnia wegen der Tochter denken. Weil sie an ihre Tochter denkt, okay. Ihre Tochter Das hat denken. aber ja nichts mit den Bauchschmerzen zu tun, Ja, ne? und die Frage nach weitere Symptomen wurden verneint und die vegetative Anamnese sei unauffällig bis auf Insomnia. Okay, und an Vorerkrankung leidet die Patientin Kolonirritabil oder Reizdarmsyndrom und chronische Husten. Die Patientin sei bisher noch nicht operiert worden, nur eine Vakuumgeburt. Der Patient habe Vakuumgeburt gehabt. Das ist auch Glockengeburt. Ja, Ja, okay. und die Patientin nehme keine Medikamente regelmäßig ein, nicht regelmäßig ein, Nicht aber regelmäßig. bei Bedarf nehme die Patientin Baldran wegen Insomnia, gegen Insomnia, Baldran, Schlafmittel-Tabletten Baldran. Auch bei Bedarf ASS gegen Kopfschmerzen. Okay. Ja, die Patienten reagieren allergisch auf Penicillin mit Exanthem und sie ist Raucherin. Sie habe ein Packung Zigarette täglich geraucht, aber seit 10 Jahren habe sie halbe Packung Zigarette geraucht und sie trinke nicht Alkohol, zum Beispiel zwei Gläser Wein und ein Bier, ein Glas, ein Flasche Bier. Drogenkonsum wurde verneint. Ihre Mutter, die Familienanamnese ergab, dass ihre Mutter wegen Mammakarzinom mit 65 Jahre alt verstorben Im Alter von 65 verstorben ist, ja. sei und sein Vater Ihr Vater? sei an Myokardinfarkt mit 55 Jahren alt verstorben. Oh ja. Ja, sie habe keine Geschwister, sie sei geschieden, sie habe eine gesunde Tochter und sie sei Taxifahrer. Okay. Ja, und aufgrund der anamnestischen Angaben gehe ich von akute Gastroenteritis hin. Aus, ja. Ich gehe aus von. Aus. Was Als könnte Differentialdiagnose, bitte? es differenzialdiagnostisch noch Ja, als sein? Differentialdiagnosen kommen Cystitis nicht, Essvergiftung oder Ernährungs oder Unverträglichkeit, nein, Gastritis, ja, Peptikulkus, akute Ach oder so, ja, okay. ja, Ja. Ulkus Sowas, ventriculi, ja. Ulkus duodeni, Cholezystitis, ja. oder akute Cholestitis in Und Betracht. was Sie gesagt haben, dass Sie möglicherweise eine Lebensmittelvergiftung hat, oder? Das Lebensmittelvergiftung. wollten Sie sagen. Okay, ja. Ich möchte Lebensmittel. Ja, genau. Was hat sie denn gegessen? Ja, die Patientin habe Fleisch mit Zwiebeln Brötchen oder mit Brötchen gegessen. Fleisch mit Zwiebeln. Gebratenes Fleisch? Gebratenes Fleisch? Nee, ich glaube nicht. Ja, ja. Rohes Fleisch. Ja, ja, ja, ja. Okay. Und ja, was wissen wir denn? Was wissen wir denn? War das gut gekühlt? Ha. Das Fleisch. Ja, na? Mit Nitrat. Nitrit, oder? Nee. Ja, also das gilt ja rohes Fleisch, gerade Hackfleisch mit der vergrößerten Oberfläche, gilt ja als hochbrisant. Die Fleisch, dann, musste die Fleisch sehr seit lange bleiben, oder? Ja. Bitte? Musste die Fleisch sehr lange Zeit eine speziell lange bleiben, oder? Ja, wenn das irgendwo stehen geblieben ist, ja. Also man muss rohes Hackfleisch muss man halt super schnell verbrauchen. Hm. Damit es aufgrund der großen Oberfläche keine Vergiftungserscheinung macht. Ne? Ja. Und oder man muss es eben sehr gut durchbraten, dass wirklich kein rohes Fleisch mehr drin ist. Rohes Fleisch. Ja, schlimmstenfalls könnte das was sein. Ja. Was könnte es sein, zum Beispiel? Bitte? Was könnte das denn für eine Infektion zum Beispiel sein? Lebensmittelvergiftung. Entamoeba histolytica oder Amibi. Salmonella? Salmonellen, ja, das wäre. Ja, es kann sein Salmonella. Erreger Salmonella oder Spetococcus. Ja. Nee, Salmonella. Ja. Shigella auch. Oh, Shigella. Da kam Shigella. Gerade eben. Shigella. Okay, ja. Gut. Was und machen Sie denn jetzt diagnostisch mit der Patientin? Ja, so weiter Abklärung, die Diagnose empfehle ich zuerst körperlich untersuchen, natürlich. Worauf gucken Sie? Ja, ich gucke Palpation der Veränderung der Haut oder der Abdomen, ich muss den Abdomen tasten. Und Abdomen tasten, Abwehrspannung kann es sein. Abwehrspannung, genau. Abwehrspannung oder Loslassweg-Schmerzen. Ja, genau. Ja, Loslassweg-Schmerzen. Ja, warum der Loslassschmerz? Ja, der Schmerzencharakter ist kolikartig. Ja. Und ja, deswegen. Oder akute Abdomen-Syndrom, aber. Ja, aber also Loslassschmerz ist ja typisch für die Appendizitis. Ja, Appendizitis, akute Appendizitis. No? Okay. Und ja, ich kann mit dieser Untersuchung um Appendizitis ausschließen. Genau, ja. Genau. Und ja, was natürlich machen Sie denn noch? Natürlich Blut, ich werde Blut abnehmen. Im Blut werde ich Entzündungsparameter CRP, BSG und HB und Blutbild, auch Leberfunktion, Elektrolytis, Natrium, Kalium. Ja, die ist wahrscheinlich. Die Patientin ist ja 59 Jahre alt, sie hat viel Wasserverlust. Genau. Ja. Also was machen Sie also auch? Ja, auf alle Fälle. Alle Fälle relativ Blutprobe. Zügig. Was machen Sie relativ zügig? Zügig. Ja, für Diagnose? Nee, nicht für Diagnose, sondern nicht mehr für Therapie. Ja, ja, ich muss natürlich zuerst IV Zugang legen und ich muss Flüssigkeit durchführen. Gleich erstmal Ihr Kopf da reingehängt. Natürlich. Ne? Alles klar. Durchführen. Ach, Stuhlgangprobe. Sehr gut. Ja, ja, genau. Stuhlgangprobe durchführen. Auch gegebenenfalls Abdomensonographie. Super. Durchführen, um ja. die akute Cholestitis auszuschließen. Super, genau. Und danach natürlich muss ich die Patientin stationär aufnehmen. Mhm. Und sofort sollte ich eine IV-Zugang legen und mhm. Flüssigkeitszufuhr Gabe. Sicherstellen, ja, ja klar, genau. Gabe. Und wenn die falls die Entzündungsparameter erhöht sind und das, die Patienten haben Fieber, können wir Antibiotikatherapie beginnen oder einleiten, aber sollen wir den Nachweiserreger warten? Sehr gut, ja, damit wir da nicht irgendwas drauf tun, genau. Gut, ja, wenn wir tatsächlich einen Verdacht auf Salmonelleninfektion haben, worauf müssen wir dann noch achten? Salmonelle. Hm? Wenn wir tatsächlich Verdacht auf oder Nachweis bekommen von Salmonellen, was, worauf müssen wir dann besonders achten? Ja, besonders Salmonelle, Neurologie, nee. Darf die ins Dreibettzimmer? Darf die Person... Ich muss die Patienten Isolation machen. Ja, natürlich. Sehr gut. Genau. Natürlich. Und Sie selber, ja. Sie selber müssen eigentlich auch wirklich gucken, dass ja, Sie. Ja, wir müssen alle, wir müssen inzwischen alle Fieber- und Durchfall- oder Diarrhoe-Patienten isolieren. Ja, ja genau. genau. Ja. Gut. Genau, Vermeidung, Kontamination. Ja, sehr schön. Gut. Auch okay. Protonpumpen, IV, ja, Protonpumpen, Hämmer. Können wir auch anfangen oder beginnen. Okay, gut. Von mir aus, auch was die Fragen angeht, bin ich zufrieden. Wie haben Sie sich gefühlt? Ja, gut. Wie haben Sie sich gefühlt als Arzt? Ja. Wie haben Sie sich gefühlt? Sie sich gefühlt? Ja, wie haben Sie sich jetzt im Rahmen dieses Gespräches gefühlt? War das für Sie eine... Eine gute oder eine schwierige Anamnese? Ja, das gute Anamnese. Ich denke auch, ja. Das okay. gute Anamnese als Fraktur, Trauma. Okay, ja. Diese Sind Sie froh, dass Sie nicht als Erster dran waren? Ja, ja. Ja, ich bin sehr zufrieden. Okay, gut. Ja. Ich bin als Patientin auch zufrieden und ich denke mal, morgen geht es ja wahrscheinlich schon wieder besser, wenn die ihr komisches Mettbrötchen losgeworden ist. Ja, ja. Irgendjemand hat es tatsächlich eben nochmal reingeschrieben. Mett ist also, ja, wir sagen Hackfleisch auch dazu, ne? Also durchgedrehtes, zerkleinertes Fleisch und damit hat es eben diese super große Oberfläche. Ne? Eigentlich in Rezepten oder so steht immer drin, Hackfleisch am gleichen Tag weiterverarbeiten oder so. Ne? Ja, dass man das nicht aufbewahrt. Genau. Gut. Hat jemand von den Kolleginnen und Kollegen noch Ergänzungen oder Kommentare? Eine Frage? Gerne. Also müssen wir so eine Patientin mit dem Salmonella kontaminiert in Gesundheitsministerin berichten? Oh, ist das meldepflichtig? Meldepflichtig, ja genau. Ich bin mir tatsächlich nicht sicher, ob Salmonellen sicher unter Meldepflicht gehen. Ich glaube nicht, aber ich bin nicht sicher. Aber also was ich weiß, dass es die Empfehlung gibt, dass man, wenn man nicht alleine lebt, im Haus eine eigene Toilette haben sollte oder bei der Arbeit, dass man auch eine spezielle, separierte Toilette haben muss. Was natürlich im Familienhaushalt nicht unbedingt sicherzustellen ist. Wer hat schon in der Wohnung zwei verschiedene Toiletten unbedingt? Aber da gibt man auf alle Fälle Hinweise auf höchste Sorgfalt in der Hygiene. Aber ich meine, meldepflichtig ist es nicht. Müsste ich tatsächlich nachgucken. Kann ich so nicht sagen. Okay. Und sonst noch irgendwie Hinweise, Fragen? Keine. Okay. Nee, aber ich denke auch, das haben Sie gut abgearbeitet. Ja? Danke. Und Ihre Prüfung ist auch am Mittwoch. Dienstag? Mittwoch. Okay. Gut. Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Die anderen sehe ich wahrscheinlich ja noch am Dienstag. Ne? Ja. Vielleicht sind Sie Dienstag auch noch dabei. Ich habe gesehen, Dr. Gündes ist wieder da. Haben Sie inzwischen übernommen, Dr. Gündes, oder nicht? Sind Sie auf Dr. Mehmet B.'s Account, oder? Ja, eigentlich Dr. Gündes ist nicht da, aber ich habe die Aufgabe übernommen als Tochter. Hallo, von ihm. Ja, schön, dass ich Sie sehe. Ja. Dankeschön. Ja. Und dann, wenn Sie nur Bescheid sagen, auch Info an alle, dass wir uns am Dienstag wiedersehen. Okay, ne? Dienstag, wie viel Uhr? Dienstag 20 Uhr. Okay. Dienstag 20 Uhr, wie immer, sozusagen. Alles klar, danke schön. Ja, dann wünsche ich allen ein schönes Wochenende. Ich glaube, also wenn irgendjemand jetzt noch zwischendurch Prüfungen hat und nicht dabei ist, wünsche ich schon mal toi, toi, toi, viel Erfolg. Und die anderen, ja, sehe ich am Dienstag. Ne? Ja, alles klar. Okay. Tschüss, schönen Abend und gutes Wochenende. Ciao. Dankeschön. Tschüss.